Hallo, hallo, hallo. Hier bin ich mal wieder und melde mich. Ich weiß gar nicht, wo ihr zurzeit seid. Ich bin hier in Kiel, in der Michelsenstraße 25 und habe mir gedacht, ich mach mal wieder ein kleines Mixtape für euch und bringe euch auf den aktuellsten Stand. Euch? Ja, richtig gehört, denn dieses Tape ist für Georg und für Danny oder nach alphabetischer Reihenfolge für Danny und für Georg. Ich habe heute wieder eine Auswahl von tollen Liedern und wollte gleich mal anfangen mit womit fange ich denn an? Mit Fortuna Ehrenfeld, genau. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht mitbekommen, Sanft und Sorgfältig läuft jetzt ja auf Spotify mit Olli und Jan. Und ja, die haben ja immer noch Tipps für Musik auch. Und dort hat, ich glaube, Oliver empfohlen Fortuna Ehrenfeld. Und da hören wir jetzt Fortuna Ehrenfeld mit Das analoge Mädchen. Viel Spaß schon mal damit. Jenny liest Brand 1, Abi hat sie keins, sonst ne gute 2, säuft heut bis um 3, sonst ne gute 2, säuft heut bis um 3. Öffne deine Augen und schau auf diese Welt, alle wollen nur Liebe und keiner will mehr Geld. Mädchen in einer digitalen Welt. Ein analoges Mädchen in einer digitalen Welt. Wer heute noch en vogue ist, wer heute was auf sich hält, liebt ein analoges Mädchen in einer digitalen Welt, yo. Was gibt es Neues? Ich fange mal mit dem Aktuellsten an. Ihr habt es bestimmt auch schon mitbekommen oder auch nicht. Pokémon Go ist rausgekommen, zumindest in den USA und Australien. Pokémon sagt euch ja bestimmt was und Pokémon Go ist eine App für das Handy. Und es geht darum, in der realen Welt umherzuspazieren und Pokémon einzufangen. Ja, und ich habe mich da schon lange drauf gefreut. Ich mag ja auch gerne so Geocaching-Sachen und finde es auch reizvoll, halt so jetzt die Umgebung zu erkunden oder die Welt zu erkunden. Und vor allem wird man auch immer wieder an so Hotspots oder interessante, ja, sind ja Hotspots, an interessante Orte geführt, die man vorher auch noch nicht gesehen hat. Ja, und genau, da war ich heute mit Sanna gleich schon mal anderthalb Stündchen unterwegs oder so. Das war sehr, sehr schön, haben wir schon ein paar Ecken entdeckt in Kiel, die wir noch nicht kannten. Also ja, natürlich kann man das auch ohne so eine App, indem man einfach losgeht oder sich einen Reiseführer holt oder so, aber so macht es mir zumindest oder uns gleich doppelt Spaß. Und wir waren sowieso so vollgefressen, weil wir heute Morgen oder heute Mittag um 11 beim veganen Brunch im Sobrosa waren und ja, da richtig schön geschlemmert haben mit ganz vielen leckeren Sachen einfach. 2 Stunden oder so, warte mal, vom 11, 12, 13, ja, bis um, warte mal, 12.30 Uhr gab es dann den Nachtisch. Also schon gut 2 Stunden dort gegessen für 12 Euro. Sobrosa ist auch so, ja, wie sagt man denn, der so ein Kollektivkneipe. Und ja, war sehr, sehr lecker. Ich war da noch nie zum Brunchen. Kann ich nur empfehlen, falls mal jemand von euch vorbeikommen sollte. Das ist immer jeden zweiten Sonntag im Monat. Dann können wir da gerne auch zusammen mal hingehen. Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Lied. Ich habe wieder die ganze Zeit das Klicken natürlich drauf von der Maus. Und zwar, ja, ach komm, dann machen wir doch mal weiter mit Biffy Clyro. Das neue Album ist ja nun draußen. Ich war enttäuscht, habe es nur einmal gehört und ja, war halt nicht das, was ich erwartet habe. Ist mir doch zu mainstreamig. Ich mag ja die ersten beiden Alben sehr gerne von denen. Naja, war aber auch sehr hibbelig darauf oder sehr, hatte mich sehr darauf gefreut. Und ist ja oftmals so, wenn man große Erwartungen etwas hat und dann wird es vielleicht, also es ist bestimmt trotzdem ein gutes Album, ist einfach nur nicht mein Geschmack, sage ich mal. Oftmals, wenn man sich darauf freut, dann ist man ja umso mehr enttäuscht. Nichtsdestotrotz gehen wir im November ja auf das Konzert in Hamburg. Und ja, ich habe jetzt doch noch, ich finde ja auch 3 Lieder ganz gut, aber ist mir halt insgesamt einfach zu poppig, mainstreamig, es ist ja kein Pop, aber Liebe ist zu ruhig und naja. Aber jetzt hier kommt, ihr könnt ja, wie war es denn bei euch, wie findet ihr das denn? Also Georg wird ja auf jeden Fall da auch drauf gewartet haben. Bei Danny, doch, der fand die ja auch, stimmt, wir waren ja zu dritt da, der fand die ja auch sehr gut. Genau, hier ist jetzt auf jeden Fall Biffy mit In the Name of the Women. I need someone to talk to, someone to talk to, someone to talk to, someone to talk to. I'm ready to carve your name across my chest. Consider it art. No contingent. I wanna see stains. Just a problem. Not the blame. I'll catch a fever. It's a wonderful high. I wanna go. All the way to my heart. is all you've ever known. Take a truth, turn it to stone. The more you lie, the stranger you see. We won't be careful, cause we know we can. This is all in the name of the wee man. Ja, falls ihr euch wundert, ihr habt das Lied noch vielleicht gar nicht gehört oder so, ist halt auf der Deluxe Edition drauf, das man ja auch bei Spotify anhören kann sich. Ja, ich habe es einen Tag vorher schon gehört. Ich gucke ja immer, wann die Sachen oder ob Sachen geleakt wurden, und es war einen Tag vorher geleakt, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Wahrscheinlich war das der Berliner, der das gefunden hat da in Kreuzberg, die Platte, die sie versteckt hatten, habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Ja, wie gesagt, ich habe es einmal gehört und danach dachte ich mir dann so, okay, was höre ich denn jetzt auf dem Rückweg, weil das halt, ich habe es auf dem Hinweg zur Arbeit gehört und auf der Rückweg von der Arbeit dachte ich dann, na, dann höre ich mir mal das Blink-182-Album an, da, die haben ja auch vor 2 Wochen ein neues rausgebracht und ja, das hat mir auch gleich sehr viel besser gefallen. Da kommt auch gleich noch ein Song draus. Ja, ansonsten, war jetzt letzte Woche sehr viel arbeiten. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, weil ich gar nicht beim Studitreff bin. Wir sind ja eigentlich, treffen uns ja jeden Monat zum Studitreff und vergeben dann die Dienste. Und ich war halt nicht dabei und habe trotzdem sehr viele Nächte und sehr viele Vormittage bekommen. Was einerseits natürlich ganz gut ist, aber ich bin das gar nicht mehr gewohnt, sag ich mal, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Ja, genau. Das zieht sich jetzt auch diesen Monat noch weiter so. Aber ja, man kriegt dann einfach auch Geld dafür, das ist ja auch gut, ne? Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich arbeite, dann kriege ich auch Geld dafür und ja, dann gehe ich auch arbeiten. Hier sind Blink 182 mit Teenage Satellite. I can almost see your house from here, but the signal seems to disappear. So what's the problem? Here it stands calling. Then you hit me like a Friday night, like a handgun in a firefight. Dive in slow motion towards the ocean. Let's run away. Und da hänge ich gleich hinten dran. Das erste Lied aus dem Solo-Album von, wenn ich richtig verstanden habe, dem Old J-Schlagzeuger. Hab jetzt gerade vergessen, wie der heißt. Das wisst ihr aber bestimmt, oder Georg weiß das bestimmt, obwohl Schlagzeug vielleicht weiß das auch Danny besser. Genau, und der Old J-Schlagzeuger bringt auf jeden Fall ein Solo-Album raus. Und hier ist die erste Single, die heißt Vienna. Ja, hört doch mal rein. Ich fand's ganz interessant. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Vorletztes Wochenende, bin ich mit Sanna zu ihren Eltern gefahren. Das war ja auch das erste Mal, dass ich die Eltern kennengelernt habe. Da waren wir ein Wochenende in Bad Lepp Springe von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag in der Nähe von Paderborn. Ja, war auf jeden Fall auch ganz cool. Die haben sich gerade ein neues Haus gekauft und wohnen jetzt aber noch in dem alten Haus. Und somit war Sanna auch das letzte Mal in ihrem Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Ja, und wir haben da ein schönes Wochenende verbracht. Bad Lepp Springe ist so ein Kurort, würde ich jetzt mal sagen. Da sind irgendwie ein paar Kliniken. Und ja, die haben einen kleinen Dackel, mit dem wir dann mal spazieren gegangen sind. Und natürlich hat die Mama uns gut bekocht. Alles vegan und sehr lecker. Und ja, auch dann morgens natürlich Brötchen. wie sich das gehört, auch mit Aufstrichen und Wurst und so. Und da Sanna und ich ja auch Plastik vermeiden, ist das natürlich auch immer wieder ein kleines Highlight, sage ich mal, wenn wir dann so Industrieprodukte zu essen bekommen, weil die ja einfach doch auch immer mal wieder ganz lecker sind. Ich habe heute auch so viel Seitan gegessen da bei dem Brunch. Die hatten halt auch Seitan und ich fand das so lecker. Ich kann jetzt erstmal mindestens 3 Tage lang kein Seitan mehr essen. Nee, das essen wir ja auch nie. Genau, das war auf jeden Fall sehr schön. Die Eltern sehr lieb und ja, genau, waren da halt viel spazieren und haben dann auch Fußball geguckt. Das habe ich ja gar nicht verfolgt, hier die EM. Und ich weiß, ihr beide ja auch nicht. Oder von Danny weiß ich es zumindest. Und Georg, glaube ich, war aber auch nie so richtig der, oder ist ja auch nicht der Fußballfan. Vielleicht hat er jetzt ja da durch die FH, durch die Uni, durch die Hochschule, vielleicht ist da ja irgendwie in seiner Gruppe jemand, der immer Fußball guckt. Vielleicht hast du ja auch alles verfolgt, Georg, ich weiß es nicht. Erzähl doch mal, interessiert mich ja auch. Und auf jeden Fall haben wir da das Deutschland gegen, hab ich schon vergessen, Spiel gesehen, was dann auch mit hier Verlängerung und Elfmeter-Krimi und so, aber also was heißt gesehen, wir sind nach der ersten Halbzeit sind wir ins Bett gegangen, weil das uns auch schon wieder so spät war. Ja, aber insgesamt gesagt, sehr schön. Sehr schöne Gegend auch da und ja, hat mich gefreut, die beiden auch mal kennenzulernen. Und da die EM jetzt ja aber vorbei ist für Deutschland, oh, wie traurig, oh Mensch, ja, ja, der Weltmeister hat die Europameisterschaft nicht gewonnen. Oh, jetzt sind wir nur noch Weltmeister, schade. Kommt hier von Deichkind, ich habe eine Fahne, vielleicht erinnert ihr euch, das war zur WM, glaube ich. Von vor 2 Jahren mit diesem ganz witzigen Video mit den ganzen Panini-Sticker-Gesichtern, die sich bewegt haben. Und bei Spotify gibt es das ja auch. Ich habe eine Fahne und die haben das aber in 4 verschiedenen Versionen aufgenommen, hier mit das Normale und dann 1 Promille, 2 Promille, 3 Promille und 4 Promille. Und hier kommt jetzt Deichkind, ich habe eine Fahne in der 2 Promille Version. Ihr könnt euch ja auch das Original nochmal anhören und auch das 4 Promille Stück könnt ihr euch auch anhören. Also, viel Spaß mit Deichkind. Ich hab eine Fahne, ich hab eine Fahne. Ich hab eine Fahne, ich hab eine Fahne. Ich hab eine Fahne, ich kann's mal Mike mal anmachen, ich kann mich nicht hören. Fahne, und ich stell dich jetzt in Brand. Ich hab eine Fahne. Tunnelblick, Pischi-Fleck. Gib mir die Pille wie beim Safer Sex. Ich bin Yugi mit Fleck gedeckt. Klassiko, Tibico, Bad and Win. Doppelpass und das Ding ist drin. Gib doch mal ab, Mann, flank mal her. Ich steh frei wie ne Flasche Licht. Volle Pulle in die Ecke rein. Daddel nicht so weg, ich hau dich weg. Ule, ule, ule, ule, ule. Yeah. Sing jetzt im Braun. Ich hab eine Fahne, ich hab eine Fahne. Ich hab eine Fahne, ich hab eine Fahne. Ich hab eine Fahne, ich hab eine Fahne. Ich hab eine Fahne, ich hab jetzt im Brand. Finale. Zu ihr. Weiterhin, es gab ja hier die Kieler Woche. Die tolle Kieler Woche, auf der ihr ja bestimmt auch schon öfters wart. Ja, Kieler Woche. Da kann ich berichten, Konzert gesehen. Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Hier Bonaparte. Fand ich aber ganz blöd, war überhaupt gar nicht meine Musik, hätte ich nochmal reinhören müssen vorher. Und davor haben wir aber irgendwas gesehen, das fand ich auch ganz cool. Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Und sind ja, die Konzerte sind ja alle frei, bis auf so ein paar Special-Konzerte. Ja, genau. Und ansonsten Menschenmassen, 3,5 Millionen Leute wieder hier. Was war denn noch? Zuckerwatte, genau, ich wollte unbedingt Zuckerwatte essen, weil ich dachte so, ach ja, Zuckerwatte war doch bestimmt total geil und lecker. Widerlich, esse ich in 20 Jahren nochmal, wenn ich vergessen habe, wie die schmeckt. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Zuckerwatte gegessen habt. Und hier so ein Freefall Tower, und das war auch nochmal ganz aufregend, da wollte Sanna auch gerne mitfahren. Und ja, hätte ich gar nicht gedacht, ich fand das doch sehr... hatte doch großen Respekt, dort in 60 Metern Höhe die Beine baumeln zu lassen. Mit dem Runterkrachen und wieder hochfahren ganz schnell und runter und so, das ist vollkommen egal, das kann der tausendmal machen von mir aus. Aber dieses Gefühl, dass man da so oben hängt und dann fängt der Kopf an zu spinnen, was könnte jetzt alles passieren? Schrecklich, schrecklich. Ich mag ja sonst Sachen nicht, die sich drehen, da wird mir eher schlecht. Und da war aber wirklich, das war ein sehr Unwohl, sehr großes Unwohlgefühl. Ja, aber ist auch mal ganz interessant irgendwie. Das hat man ja auch das letzte Mal, oder ich habe das auch das letzte Mal als Kind irgendwann gemacht. Genau. Gleich noch kurz mehr zur Kieler Woche. Da ich heute aber viele Lieder habe, kommt jetzt erst einmal mal gucken. Ja, das ist zugezogen maskulin. Hört euch das kurz an. Vielleicht müsst ihr beide auch weitermachen. Das sind ja, glaube ich, das sind zwei deutsche Rapper, so Links-Rapper. Und das neue Lied von denen heißt ja Ratatat im Bataclan. Und war natürlich wieder ein großer Aufschrei, weil das ja, Bataclan war ja der Club in Paris mit den Anschlägen. Genau, und natürlich verherrlichen soll das Lied das nicht verherrlichen, sondern soll er einen Denkanstoß geben mit solchen, ich glaube, Textzeilen wie irgendwie wichtig ist, was bei WhatsApp läuft und nicht, was in Syrien oder in Paris gerade los ist oder wie auch immer. Ja, also der Text ist ganz cool und ich finde auch die Beats ziemlich geil. Müsst ihr mal schauen, ob ihr euch das auch antun könnt. Ist, glaube ich, ist ja gar, so gar nicht eure Musikrichtung. Also hier, zugezogen maskulin mit Ratatat im Bataclan. Ratatat im Bataclan. Bataclan. Der Scheiß begann in Paris, schöne Regrerie, Achi, und endete dann in Paris. Und ich glaub, das Marais, fliegende Tauben, Kinder spielen mit Kippa. Soldaten patrouillieren, das Bild verblasst und kehrt niemals wieder. Doch ich häng ein neues an die Wand. Hand in Hand, ein Reigen, Hinterland im Marschelregen. Vom Asylbewerberheim, dazwischen bin ich, Krim in der Welt, das fünfte Kind. Klar machen wir Soli-Gig, wenn die Gage stimmt. Meine Oma liegt im Sieken, Hüße naschen, währenddessen kriegen Wolkenrapper Opa MC Zungen in den Rachen. Deine Hustensaft Ulfredos werden mit Zedem nicht glücklich. Wir sind nett zu jedem Pförtner, aber nicht zu kleinen Rich Kids. Bataclan in Aleppo, Eurogrenze auf dem Schulhof, Schützenfest, deutscher Rap auf der Bühne, meine Kasse. Ratata im Bataclan, ist mir doch kackegal. Guck lieber mal, wie ich den Molly schmeiße. In der McDonalds-Werbung, das ist linkes Hell, laut Scheiße. Und während in Syrien eine Bombe fällt, denk ich, das war ja wohl Folter, dieses Tinder-Date. Zieh mich an und schleiche in die Ferne. Naja, man ist ja auch nicht jeden Tag 5 Sterne. Diese Menschheit ist für'n Arsch, ich schreibe darüber und werde ein Star. Umso mehr kaputt geht, umso mehr hab ich auf der Bank. Naja, bald knallt es richtig und dann geh ich Gold. Gruß geht raus an meine Ex, ich hoffe du kotzt wegen meinem Erfolg. Bataclan in Aleppo, Eurogrenze auf dem Schulhof, Schützenfest, deutscher Rap auf der Bühne, meine Kasse. Wadadadeng, wadadadadeng, wadadadeng, wadadadadeng, wadadadeng, wadadadadeng. Listen to my AK-47, big bang, bang. Graves. Bataclan in Aleppo, Eurogrenze auf dem Schulhof, Schützenfest, deutscher Rap auf der Bühne, meine Kasse. Bataclan in Aleppo, Eurogrenze auf dem Schulhof, Schützenfest, deutscher Rap auf der Bühne, meine Kasse. Ja, und kannst ruhig reinkommen, ist alles in Ordnung. Kannst aber auch nur gucken. Und ja, da das ja wie gesagt nicht so euer Ding ist, kommt jetzt hier einmal meine bezaubernde Freundin Sanna und hat einen kleinen Gruß für euch. Bitte. Hallo, liebe Grüße. Auch von mir. Genau. Und dazu spielen wir jetzt das Lied von Chevelle, Young Wicked. Someone can't. was auch immer man uns damit sagen wollte. Kieler Woche weiterhin, wir hatten einen Stand von Laufen gegen Leiden, der auch sehr erfolgreich war. Wir haben ganze 50 Cent eingenommen, obwohl man auch dazu sagen muss, dass das Wetter auch nicht so gut war und ein weiteres Geheimnis. Da war halt einfach, glaube ich, obwohl das so viele Leute, also der Platz war erstmal nicht so super gut, weil da nicht viele Leute vorbeigegangen sind, weil das nicht so direkt an der Strecke lag, auf der Kieler Woche. Oh, jetzt geht hier der Mikrofonständer in die Beine, weil ich hier so doll rumdrücke, rumgluckse. Da habe ich auch nochmal, jetzt ist ja bald, sind die, Vegan, das vegane Wochenende in Berlin. Da überlege ich auch, vielleicht nochmal vorbeizukommen. Ich muss nochmal gucken, wann das genau ist. Und ansonsten nächsten Monat fahren Sanna und ich ja auf Summer's Tale. Und exklusiv in Deutschland spielt Sigur Rós da. Freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und die haben ja vor ein paar Wochen war ja der längste Tag auch auf Island. Und da sind die ja die 24 Stunden live diese Route 1 halt einmal um Island irgendwie rumgefahren und haben dazu halt Stücke, so ein Remix-Stück halt spielen lassen, 24 Stunden lang. Und da gibt es eine Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich habe das halt auch durch Zufall, hatte Sanna das irgendwie an, als ich von der Arbeit kam. Und es war ganz coole Idee, fand ich halt, also auf dem Auto, Live-Übertragung. Und und auf jeden Fall gibt es da auch eine kleine Zusammenfassung, müsst ihr mal gucken im Netz, und auch ein Lied noch dazu. Das spiele ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal an. Und ja, wie gesagt, am 15. und 16. oder am 12. oder sowas sind wir für 4 Tage auf dem Summer's Tale. Das ist hier in der Nähe von Hamburg. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir hoffen, dass das Wetter besser ist als jetzt bei den letzten Festivalveranstaltungen, die ja so ins Wasser gefallen sind. Ski. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder gleich bei 50 Minuten und ich habe auch, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Ich habe mir jetzt keinen Zettel geschrieben, aber das ist eigentlich so das, was aktuell ist. Habe ich schon von meinem Knie noch erzählt und so, mit dem, dass ich keinen Marathon mehr laufen soll. Wenn nicht, dann schickt mir doch bitte eine Postkarte mit dem Kennwort 2424 ficken. Dann bekommt ihr nochmal eine Antwort darauf. Ich würde mich freuen, von euch beiden zu hören. Danny und Rese müssten ja wieder auch da sein, hoffe ich mal. Denke ich mal. Rese werde ich mal noch eine WhatsApp schicken. Und ja, Georg, lass natürlich auch du mal wieder von dir hören. Bin gespannt, was da so los ist. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Habt eine schöne Woche oder einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und freut euch schon mal auf den nächsten Mix. Ich überlege noch, ob ich Movie-Soundtracks nehme oder die neue Bravo-Hits und daraus die besten Lieder. Zum Abschluss hören wir jetzt hier noch eine neue Band, die heißt Let's Eat Grandma. Und ich habe da reingehört, weil hier im Musikexpress stand, mit Grusel Seemanns Jazz gibt das blutjunge britische Duo eine spektakuläre Visitenkarte ab. Ja, habe ich mir da mal ein paar Lieder angehört und ist ganz cool auf jeden Fall. Und ja, die beiden sind auch erst 16 und 17 Jahre alt und kennen sich seit dem vierten Lebensjahr. Und wir hören jetzt aus dem Album I Jiminy, wir hören jetzt von Let's Eat Grandma aus dem Album I Jiminy, Sex in the City mit A. Sex. Macht's gut, ihr beiden. Bis bald. Tell me something interesting.